Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Besichtigung des Stadions Bergisel teil. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ihrem Besuch des Bergisel-Stadions nahe Innsbruck. Seinen Namen hat das Stadion nach dem 746 Meter hohen Hügel Bergisel, der südlich von Innsbruck liegt. Die Skisprungstätte mit olympischer Vergangenheit und seiner modernen Architektur wird Sie sicher faszinieren. Star-Architektin Zaha Hadid als erste Frau und Muslimin mit dem Pritzker-Architekturpreis 2004 ausgezeichnet, hat hier einen bemerkenswerten Ort für den Hochleistungssport entworfen. Übrigens hatte sie auch eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Nun, Sie können sich gleich selbst von der eindrucksvollen Architektur überzeugen. Vorher möchte ich noch ein paar wichtige Daten der Geschichte erwähnen, zum Beispiel, dass in den Jahren 1964 und 1976, damals war der Star der bundesdeutschen Mannschaft Rosi Mittermeier, hier in Innsbruck die Olympischen Winterspiele stattgefunden haben. 2008 war das Bergisel-Stadion Fanzone von Innsbruck bei der Fußball-Europameisterschaft. Bis zu 15.000 Personen verfolgten die Fußballspiele auf einer 80 Quadratmeter großen Videowand. Leider aber gab es nicht immer nur erfolgreiche oder unterhaltsame Veranstaltungen. Bis zum Jahr 1999 war der Bergisel auch Veranstaltungsort für das Snowboard-Spektakel Air in Style. Da es zu einem Unglück und nachfolgender Massenpanik kam, bei dem es 5 Tote und 5 schwer Verletzte gab, wurde dieses Festival aber aufgegeben. Im Januar 2012 hat hier, von der Presse allerdings nicht besonders gewürdigt, die erste Jugend-Winterolympiade stattgefunden. Bei der Eröffnungsfeier dieser ersten Jugendspiele marschierten 1059 Athleten und Athletinnen aus 67 Nationen ein. Das olympische Feuer wurde symbolisch 3-mal entzündet für die 3 in Innsbruck stattgefundenen Winterolympiaden. So, ich führe Sie zunächst an 14 Tafeln mit Informationen über die Skisprungschanze und das Skispringen vorbei. Anschließend fahren wir mit dem Aufzug zum Turm. Das dauert etwa 2 Minuten. Es sei denn, Sie sind sehr sportlich. Dann können Sie nämlich die 455 Stufen bis zum Turm auch zu Fuß steigen. Das dauert natürlich etwas länger. Maximal 35 Personen können im Aufzug mitfahren. Aber wie ich gesehen habe, besteht Ihre Gruppe nur aus 32 Personen. Sie können also alle mitfahren. Von der Bergterrasse, wo wir aussteigen, nehmen wir dann den Turmlift zur Ebene 3, der sogenannten Panoramaterrasse. Da befinden wir uns 250 Meter über Innsbruck und haben einen fantastischen Blick über das Inntal und die Tiroler Berge. Auf Ebene 2 ist das Panoramarestaurant Café im Turm. Auch hier erlauben Ihnen die raumhohen Glasfronten einen einzigartigen Panoramablick. Auf der linken Seite vom Eingang sehen Sie die Absprungplattform für die Skispringer. Im Café sind übrigens bis zu 120 Sitz- und 20 Stehplätze vorhanden. Wir dürften also locker alle einen Sitzplatz finden, um unser Frühstück zu genießen. Rechts vom Eingang befindet sich auch ein kleiner Shop, wo Sie sich mit Andenken an Ihren Ausflug versorgen können. Also, meine Damen und Herren, auf geht's!